Die Unterpächter sind froh, dass der Gärtner ganz ruhig auf der Schwelle sitzen bleibt, den kalten Zigarrenstumpen im Mund, als sie beginnen, den großen Tannenbusch abzusägen. Es geht ihnen darum, die Telefonleitung so gerade wie möglich vom Haus bis hinunter zur Werkstatt zu verlegen, damit das Kabel, das sie sich privat besorgt haben, reicht. Der Tannenbusch war in letzter Zeit ohnehin gelblich und unansehnlich geworden. Noch dazu ist er längst innen hohl. Beim Entfernen des gewaltigen Wurzelstrunks stoßen sie auf eine Kiste mit Porzellan. Nicht schlecht, was in einem Garten alles so wächst, sagt der Hausherr, als sie ihm die Kiste zeigen. Wunder der Natur, sagt er. Der Gärtner nickt. Der Hausherr hebt die Kiste auf und bringt sie zum Auto. Der Kinderfreund. Manchmal steigt er auf eine Leiter und zieht die Folie zurecht, mit der er das Schilfdach des Badehauses im letzten Herbst abgedeckt hat. Vielleicht würde er in den Nächten so ähnlich auch die Decke über seine Freundin ziehen, wenn sie, wie es damals ausgemacht war, im Bett neben ihm liegen würde als seine Frau. Von der Seeseite her hat das Dach begonnen zu faulen. Viel Sinn hat es nicht, was er tut. Vielleicht fault das Dach unter der Folie sogar noch schneller. Aber es einfach dem Wind zu überlassen, bringt er auch wieder nicht fertig. So hält es wenigstens noch eine kurze Zeit lang zusammen und sieht aus wie ein Dach. Hätte sein Vater ihn damals nicht von der Baustelle schnell nach Hause geschickt, um Bier zu holen, wäre er in dem Moment, in dem sie mit ihrem Vater in der Böschung gegenüber von ihrem Haus Himbeeren pflückte, nicht dort entlang gekommen. Ihr Vater hatte ihn herangewinkt und gefragt, ob er nicht auch Himbeeren wolle, und er hatte ja gesagt. Von da an, als er zum ersten Mal mit ihr zusammen Himbeeren gepflückt hat, bis heute, wenn er auf die Leiter steigt, um die Folie auf dem Dach des Badehauses zurechtzuziehen, hat das Leben dann so seinen Verlauf genommen. Manchmal fragt er sich, ob, wenn die Väter sich an diesem Tag nicht wie verschworen hätten, um sie und ihn zu Spielkameraden zu machen, ob sein Leben auch dann sein Leben geworden wäre. Aber mit irgendeinem hätte und wäre, hätte das Leben sich wahrscheinlich auch dann gefüllt und wäre dann wahrscheinlich genauso sein Leben gewesen. Damals, als er 5 Jahre alt war und sie gerade 4, ist von den Vätern oder von wer weiß wem ein für allemal über die Handgriffe entschieden worden, mit denen er, inzwischen Mitte 50, stehend auf einer Leiter, eine vom Wind zerzauste Folie wieder gerade zieht. Traust du dich, auf dem Ast hier noch weiter nach vorn zu kriechen? Wollen wir schaukeln? Weißt du, dass man die Kolben vom Schilf rauchen kann? Wollen wir aus den Fliesen ein Haus im Wasser bauen? Ich habe eine Patronenhülse gefunden. Ich auch. Wollen wir schaukeln? Wenn du ein Brett über den Reifen legst, hast du ein Floß. Blasrohre nur aus Holunder, der ist innen hohl, hat der Gärtner gesagt. Wollen wir in den wilden Liedgepark? Da wachsen Äpfel, die keinem mehr gehören. Wollen wir schaukeln? Komm, ich mach Räuberleiter. Wie weit kannst du tauchen? Mein Schiff hat ein Steuerruder aus Blech. Also das Schlafzimmer geht vom Kissen da bis zur Decke. Wollen wir schaukeln? Kannst du freihändig fahren? Weißt du schon, der kleine Daniel hat sich aufs Fensterbrett gestellt und hinausgepinkelt. Mist, mir ist das Ruder ins Wasser gefallen. Gib mir einen Kuss. Da drüben, zwischen den Wurzeln der großen Eiche, die er von der Leiter aus gut sehen kann, haben sie damals das Kistchen vergraben, das als Schatz die Aluminiumpfennige von der Hochzeit seiner Schwester enthielt. Und dabei die Zinnkrüge gefunden, die irgendwer anders an derselben Stelle in der Erde versteckt hat. Wenn er jetzt auf der Leiter steht, blickt er nicht zu den Wurzeln der Eiche hin, aber vermutlich ist das Kistchen noch dort in der Erde. Oder wenn es inzwischen verfault ist, sind zumindest die Pfennige noch da. Weißt du eigentlich, dass der kleine Daniel schon tot ist? Weißt du eigentlich, dass er schon damals tot war, als sein Vater seine Mutter erschießen wollte? Weißt du noch, wie er mit uns getaucht ist, zwischen den Hechten im Schilf, und wie kalt die Hechte waren, wenn sie mit ihren Fischmäulern gegen unsere Beine stießen? Kurz nach der Grenzöffnung ist er in der Karibik getaucht und dabei ertrunken. Ja, als wären für ihn durch die Grenzöffnung nur die Möglichkeiten zu sterben größer geworden. Die Reise war sein, wäre und hätte. Nun bleibt er für immer der Kleine. Nach der Nacht, in der Daniels Vater der Krebs hatte und im Sterben lag, die Mutter von Daniel anschoss, lag auch sie im Sterben. Ja, als ob das Sterben in so einer Familie um sich herum frisst.